Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So Paul considered him as one prematurely born. Paulus betrachtete sich als einen Frühgeborenen. What is he talking about? Worüber spricht er? I believe that he talks about himself in this way. Ich glaube, er spricht so über sich selbst. Because how he was treating the church of Jesus Christ before he became a Christian. Aufgrund der Art und Weise, wie er die Gemeinde Jesu Christi behandelt hat, bevor er Christ wurde. He did not consider himself as worthy as the others. Er hielt sich nicht für so würdig wie die anderen. He knew who he was in Christ. Er wusste, wer in Christus war. But he also understood because of the way he treated the church. Aber er verstand auch, dass er es aufgrund der Art und Weise, wie er die Gemeinde behandelte, he did not even deserve to be called an apostle. Nicht einmal verdiente, Apostel genannt zu werden. And I think that is a really, really good way to live life. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Art, das Leben zu leben. I'm telling you one thing. Ich sage dir etwas. I've prayed a certain prayer many, many times in my life. Ich habe viele, viele Male in meinem Leben folgendes Gebet gebetet. Lord, I want to see my own depravity without you. Herr, ich möchte meine eigene Verdorbenheit ohne dich sehen. Then I want to know who I am in Christ. Dann möchte ich wissen, wer ich in Christus bin. And fully understand your unconditional love. Und deine bedingungslose Liebe voll und ganz verstehen. Because when you used the way the Apostle Paul was used. Denn wenn du so gebraucht wirst, wie der Apostel Paulus gebraucht wurde, I personally believe, glaube ich persönlich, that if you don't keep reminding yourself where you were outside of Christ, dass wenn du dir nicht immer wieder vor Augen führst, wer du außerhalb von Christus warst, you are in great danger to think you are so great because of yourself. Du in großer Gefahr bist, dich selbst für so großartig zu halten. So Paul did not live with condemnation or guilt. Paulus lebte nicht mit Verurteilung oder Schuldgefühlen. Yet he was very clear that I don't deserve to be here. Zugleich war er sich sehr sicher, ich verdiene es nicht, hier zu sein. I only deserve it because of Christ. Ich verdiene es nur wegen Christus. When he looked at himself as an apostle, wenn er sich selbst als Apostel betrachtete, he realized I did not walk with Jesus 3.5 years. Erkannte er, ich war nicht 3.5 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Like I was ripped out of the womb and suddenly I was there and the next day I knew I was already an apostle. Es war eher so, als wäre ich aus dem Mutterleib gerissen worden und plötzlich war ich da und am nächsten Tag wusste ich, dass ich bereits ein Apostel war. When you are being prepared for something, wenn du auf etwas vorbereitet wirst, then what's happening? Was passiert dann? You feel that you're well prepared for this job. Du hast das Gefühl, dass du für diese Aufgabe gut vorbereitet bist. It's like a baby who's been in the mother's womb for 9 months. Es ist wie bei einem Baby, das 9 Monate lang im Mutterleib war. So Paul knew that the others had walked with Jesus for 3.5 years. Paulus wusste, dass die anderen schon 3.5 Jahre mit Jesus unterwegs waren. And look what happened to him. Schau, was mit ihm geschah. Murdering Christians. Er war dabei, Christen zu ermorden. An appearance of Jesus. Hatte plötzlich eine Erscheinung von Jesus. A light and a voice. Ein Licht und eine Stimme. And immediately called to be an apostle. Und er wurde sofort zum Apostel berufen. So he had this feeling that he was premature. Er hatte also das Gefühl, zu früh berufen zu sein. And I believe it's exactly that attitude that made him such a great apostle. Ich denke, genau diese Einstellung war es, die ihn zu einem so großen Apostel machte. Think with me. Denk mit mir. Condemnation is a bad thing. Verurteilung, Verdammung ist eine schlimme Sache. But to go to the other side and think that our calling has to do with us is also a dangerous thing. Aber andererseits zu denken, dass unsere Berufung etwas mit uns zu tun hat, ist auch eine gefährliche Sache. I like the idea. Mir gefällt der Gedanke. That God is using me in spite of me, not because of you. Dass Gott mich trotz meiner Person gebraucht, nicht wegen meiner Person. And this seemed to be the heart of the Apostle Paul. Das ist das Herz des Apostels Paulus. Look at verse 9. Schau dir Vers 9 an. Yes, I'm the most insignificant of all the apostles. Ja, ich bin der unbedeutendste unter all den Aposteln. Unworthy even to be called an apostle. Unwürdig überhaupt Apostel genannt zu werden. Because I hunted down believers and I persecuted God's church. Weil ich Gläubige gejagt und die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Now look. Schau. Paul is the one who taught us more than anybody else who we are in Christ. Paulus ist derjenige, der uns mehr als jeder andere lehrt, wer wir in Christus sind. So Paul had no doubt that he was a brand new creation. Somit hatte Paulus keinen Zweifel daran, dass er eine brandneue Schöpfung war. Paul had no doubt that in Christ he was perfect. Paulus hatte keinen Zweifel daran, dass er in Christus vollkommen war. He is the one who said that we are one with Christ. Er ist derjenige, der sagt, dass wir eins mit Christus sind. And he said it in that very same letter that he's saying this here. Er sagt das genau in diesem Brief, in dem er schreibt, dass er unwürdig ist, ein Apostel zu sein. So Paul is not talking about his identity in Christ at all. Paulus spricht gar nicht über seine Identität in Christus. He wants to show them that naturally speaking he was not qualified, and yet God qualified him. Er will ihnen zeigen, dass er von Natur aus nicht qualifiziert war und dennoch hat Gott ihn qualifiziert. May we have more Christian leaders who have this. Mögen wir mehr christliche Leiter mit dieser Einstellung haben. Not remember our past and our mess with a sense of condemnation and guilt and shame. Sie erinnern sich nicht an ihre Vergangenheit und ihren Schlamassel mit einem Empfinden von Verurteilung, Schuld und Scham. But remember it in the light of the most amazing grace of God. Sondern sie erinnern sich daran in dem Licht der großen Gnade Gottes. I sometimes think of my own life. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, and I struggled for many, many years with guilt and shame and condemnation. Habe ich viele, viele Jahre lang mit Schuld und Scham und Verdammung gekämpft. Because that's how I was raised in, you know, in the religious system. Weil ich im religiösen System so erzogen wurde. I felt no matter what I did, I was never good enough. Egal was ich tat, ich hatte das Gefühl, nie gut genug zu sein. But today I look back. Aber heute blicke ich zurück. I'm unbelievably thankful for God's grace and goodness in my life. Und bin unfassbar dankbar für Gottes Gnade und Güte in meinem Leben. But at the same time, gleichzeitig I think many times, denke ich oft Folgendes. If you do a little study and research, wenn du ein wenig forschst und recherchierst, and I work with abused children here in Brazil, und wir arbeiten hier in Brasilien mit missbrauchten Kindern, you will find out that many of the abusers have been abused themselves. Wirst du feststellen, dass viele der Täter selbst missbraucht worden sind. So I look at my life. Wenn ich auf mein Leben schaue, an abused kid, das Leben eines missbrauchten Kindes, I should be an abuser today too. Sollte ich heute auch ein Täter sein. It's the grace of God that has protected me from my life of total destruction. Es ist die Gnade Gottes, die mich vor meinem Leben der totalen Zerstörung bewahrt hat. And that's what we always need to remind ourselves. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Never think that you are good because of yourself. Glaube nie, dass du aus dir selbst heraus gut bist. Paul had that incredible balance in his heart. Paulus hatte dieses unfassbare Gleichgewicht in seinem Herzen. And tomorrow I'll show you how he had that. Morgen werde ich dir zeigen, wie. I'll see you tomorrow. Bis morgen.